Nummer 5. Sie hören den Anrufbeantworter des Münchner Kindertheaters. Grüß Gott und herzlich willkommen beim Münchner Kindertheater. An diesem Wochenende bieten wir für unsere kleinen Gäste folgendes Programm an. Am Samstag um 10 Uhr das tapfere Schneiderlein von den Gebrüdern Grimm, ab 6 Jahre. Um 15 Uhr die kleine Hexe, ein Stück von Ottfried Preußler, ab 8 Jahre. Am Sonntag um 10 Uhr der kleine Muck, ab 6 Jahre. Und um 14 Uhr Pippi Langstrumpfs Abenteuer, ab 6 Jahre. Kartenvorverkauf bis zu 15 Minuten vor der Vorführung. Wenn Papa und Mama mitkommen, gibt es einen Familienrabatt von 25%.